Geschwätzt. Nur ein Kaffee, meine Baube, immer. Doch du hast mich geschätzt. Ich war ein Horror, immer. Ich hab mein Herz übernommen. Warum ist hier für mich? Ich will erholen und erhalten. Du noch versteckt. Hör mir auf mein Ehren. Ich hab das nicht geschockt. Ich schlafe nur weiter. Schlaf weiter, schlaf weiter, schlaf weiter. Es tut mir leid, aber wir sagen uns so. Verkehrt ist das Domino. Und den Rest der Nacht suche ich noch Gas. So wie vor den Winden. Oh,